Ja, Tim kann auch mal einfach. Ich habe letztens schon angefangen, weil das klar. Okay. Herzlich willkommen zum neuen Film-Exe-Podcast. Heute werden wir über Warcraft reden. Und anwesend sind zu meiner Linken John. Und hallo. Noch weiter zu meiner Linken. Stefan. Alles klarchen. Und ich würde sagen, wollen wir erstmal in den Raum werfen, vielleicht wie viel wir alle mit Warcraft zu tun haben. Also, haben wir schon gesagt, dass wir Warcraft reden? Ja, gleich. Ich habe es ja. Ja, wir reden über Warcraft. Ja, dann das den ja, Film. Den ja, Film. Also ich glaube, wir sind sogar bei uns, glaube ich, genauso, dass du hast ja WoW exzessiv gespielt. Genau. Du spielst immer noch. Wir haben einen Experten, einen kompletten Noob und einen, der. Ich kenne die Namen. Von Hearthstone. Mhm. Aber du kennst nichts, was die Lore oder sowas angeht. Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich kenne, das Einzige, was ich immer höre, ist, wenn so ein Spiel losgeht, Gul'dan gegen Alduin. Und alle ansehen. Nee, ich habe hab tatsächlich von 2005 bis 2007, ich glaube ein bisschen über 2 Jahre, habe ich gespielt. Allianz-Seite immer. Tatsächlich. Also bei den Menschen. Ja, ja bei den Menschen und nach Zwergen, Gnomen und so weiter. Das war zu Zeiten, also es ist. Damals gab es ja Classic WoW, was immer jetzt Vanilla genannt wird in den Foren, und danach kamen ja die ganzen Erweiterungen, ne, was jetzt seitdem irgendwie alle anderthalb Jahre oder 2 Jahre kommt, also bei der Crusade Wolf, ich kann es tausend Namen nennen, könnt ihr alle mit allem nichts anfangen. Und ich habe 2 Jahre gespielt, in den 2 Jahren hatte ich tatsächlich eine Spielzeit von einem Dreivierteljahr. Was? Also ich habe quasi fast die gesamte Zeit, wo ich wach war, war ich einfach nur in diesem Spiel drin. Und jetzt habe ich letztes vor, ich glaube, keine Ahnung, 4-5 Monaten wieder angefangen, aber halt, jetzt ist man älter geworden, jetzt wird man nicht mehr abhängig davon, so ungefähr. Ja, ja. War das denn dann richtig aktives Spielen oder teilweise auch irgendwie rum den Charakter abstellen und warten oder so? Oder ja gut, also ne, ein bisschen rumstellen und warten oder AFK sein, weil man jetzt nicht schnell was isst oder sowas, ja. Ist man ja immer, aber generell schon aktiv, doch. Ich war auch auf dem Server, wo ich war, weil ich auch einer der besten Krieger tatsächlich damals gewesen, noch, wo das noch was bedeutet hat. Heute kriegen die ganzen kleinen Kinder alles einfach so. Aber ja, ich bin jedenfalls da ganz tief in der Materie drin. Ja. Ja. Wie nicht. Ich kannte vorher, wie heißt das Land? Azeroth. Azeroth. Das war, glaube ich, alles, was ich wusste. Und da hört es dann auch auf. Und ja, ich wusste, es gibt. Ich wusste nicht, dass Azeroth heißt. Ja. Ich dachte mal, das wäre eine Verarsche, weil es gab doch früher dieses. Kesslers Knigge, kennt ihr das? Nee. Wo heißt er Michael? Ja. Michael Kessler immer so, das kann so Sketch-Comedy hat, er immer 10 Dinge, die sie nicht tun sollten bei irgendwas. Und egal was kam, war immer eins davon, wie er so ein Troll-Outfit hatte und dann für Orts Azeroth hat dann immer gebrüllt. Das war das Einzige, was ich das kannte. Ich dachte immer, das hat er halt ausgedacht. Ja gut, dann fang doch mal an, vielleicht du, Stefan, wie du den Film fandest. Nett. Also, ja. Nett. Das war. Ich fand. Ja, dann löse ich was, dich ab. Nee, ich wollte dann weiter sagen. Achso, okay. Ja, was wollte ich denn sagen? Also, es hat optisch sah es mega gut aus, fand ich. Aber die. Ja, keine Ahnung, die Geschichte wurde irgendwie seltsam erzählt. Also es gab dann immer Szenenwechsel, die so schnell waren, dass ich, es kam einfach seltsam rüber und es war manchmal, die Sprache war, also es gab immer so Szenen zwischendurch, wo ich mich gefragt habe, was das soll. Zum Beispiel, wo der Held Lothar, wo Lothar dem Zauberer so die Hand hinhält und dann wegnimmt. Also, ja gut, das ist halt aber Lothars Wesen so, das ist doch. Nee, aber es hat irgendwie, ich hab diesen Charakter, den fand ich auch nicht gut geschrieben, der war so, den fand ich zum Beispiel blöd. Lothar? Ja. Travis Fimmel? Ja. Ragnar Lothbrok? Was? Der Schauspieler von Lothar, Travis Fimmel. Ja. Das ist Ragnar Lothbrok aus Vikings. Ja, ja. Da kennt ihn jeder, deswegen. Ja. Ja, den fand ich zum Beispiel blöd. Weil den habe ich nicht verstanden, ob der jetzt, manchmal macht der Witze, manchmal überhaupt nicht. Und dann, ich fand, der war nicht gut geschrieben. Wann hat er denn... Dann hat er denn überhaupt keine Witze gemacht? Ja, zwischendurch. Da dachte ich, der sagt gar nichts. Und dann hat er mega viel geredet. Irgendwie verstehe ich die Erklärung nicht. Das ist so, ja. Ich finde, der war im ganzen Film, weil er hat seinen Charakter manchmal war völlig anders, als ich dachte, wie er jetzt wäre. Der war doch aber immer nur eigentlich so leicht verarschend drauf, außer da, wo er über seinen toten Sohn getrauert hat, was ja verständlich ist. Also nein, ich finde, dann siehst du es anders. Ich fand ihn blöd. Okay. Ja, also mit diesem wechselhaften, an einer Szene, da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wie er jetzt plötzlich darauf kommt, diesem Medivh nicht mehr zu vertrauen, weil vorher wirkten die jetzt nicht so, als wären die nicht Buddies. Und dann plötzlich ist er so, dem dürfen wir nicht trauen, der soll hier eigentlich nicht und so weiter. Das fand ich so ein bisschen sprunghaft, aber ansonsten kann ich ja nochmal zum Film sagen, eigentlich was du auch gesagt hast, dass es optisch halt eine Wucht war, da können wir vielleicht noch spezieller gleich noch ein bisschen auf die einzelnen Szenen eingehen. Von der Handlung, ich wusste ja nicht, wie viel Handlung das Spiel vorgibt in dem Sinne und habe auch erst am Tag danach überhaupt mitbekommen, dass es ja auch eine Buchreihe ist ewig lang, gibt, die meiner Meinung nach, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar vor den Spielen schon da war. Oder umgekehrt? Das weiß ich nicht ganz genau. Aber gut, wenn man jetzt weiß, es gibt eine Buchvorlage, okay, dann ist es nicht mehr so abwegig, dass sie daraus einen Film machen können. Sonst hätte ich gedacht, aus so einem Spiel, was jetzt nicht unbedingt immer so eine ganz klare Erzählstruktur hat, einen Film zu machen, finde ich dann schon ganz schick. Ich fand es dann teilweise auch natürlich so ein bisschen sprunghaft, das bringt es einfach mit sich, aber fand es im Großen und Ganzen schon eigentlich ganz schlüssig und gut aufgelöst. Ich muss auch sagen, bist du fertig? Ja, erstmal so. Weil ich habe deine Letterboxd-Bewertung gesehen, das war 7 von 10 und du meintest 8 von 10 zu mir. Nee, glaube ich 6 von 10. Nee, du hast 7 von 10 gegeben, weiß ich ganz genau. Hab ich mich verklickt, oder? Ich habe mich in den. Weißt du, wie oft du sagst, habe ich mich verklickt? Ja, ich glaube 6 oder 7. Du hast 7 von 10 gegeben, weiß ich ganz genau. Ich 7 gegeben. Weil ich nämlich zufrieden war damit, dass du 7 von 10 gegeben hast. Nee, achso, ich habe X-Men 6 gegeben. Ja. Das war's. Du fandst also X-Men schlechter als Batman vs. Superman. Ja. Oh, feier. Naja, jedenfalls, also als halt Nicht-Fan ganz nüchtern betrachtet, würde ich Warcraft auch 7 oder 8 geben, so. Als Fan, und das muss man einfach sagen, das war halt Fanservice to the fullest. Also wo ich das habe ich noch nie erlebt. Das war, ich glaube, jeder, der irgendwie krass World of Warcraft gespielt hat und dann in dem Film war, hat sich einfach nur gefreut über jede einzelne Einstellung. Und was ich vor allem schön fand an dem Film war, ich finde, das war nicht Fanservice, der einem so in die Fresse gedrückt, der einem so ins Gesicht gedrückt wurde, irgendwie wie bei zum Beispiel Star Wars. In Star Wars 7 hat mich immer die Szene aufgeregt, wo Finn die Tasche durchsucht, weil er Chewie irgendwie verbinden muss, und dann holt er diese Kugel raus, mit der Luke Skywalker trainiert hat, und schmeißt sie dann rechts weg. Das ist so ein bisschen. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gemerkt. Ich weiß, du meinst diese eine Szene auch, wo er am Tisch im Millennium Falcon steht und dann irgendwo rauf drückt, dann kommen diese Figuren. Ja, ja. Das finde ich richtig schlimm. Das ist einfach so richtig ins Gesicht gedrückt irgendwie. Und das war bei Warcraft, also gut, ihr kennt euch ja wahrscheinlich nicht aus, deswegen fällt es euch nicht mal auf. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war halt echt Wahnsinn. Und also ich weiß nicht, ob du so. Zum Beispiel, wenn da so ein Murloc im Wasser. In der einen Einstellung. Und das stört auch irgendwie niemanden. Ja. Und das ist halt das irgendwie so bei der Seite. Und das war so lustig, weil ich war 0:01 Vorstellung Zoopalast halt. Komplett ausverkauft. Nur irgendwelche Gilden, die immer zu 50 reingegangen sind oder sowas. Ich habe noch nie so oft ein Publikum schreien gehört, jubeln gehört. Kenne alles. Es war echt ein geiles Erlebnis irgendwie. Und wie oft während des Films für die Horde gebrüllt wurde und sind alle Hordlock gestanden, wie oft für die Allianz gebrüllt wurde. Ja, ich bin auch aufgestanden, bin ich ganz ehrlich. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch um einiges mehr Spaß macht in so einem Kino, weil wir haben es halt in der Presseverführung gesehen und da sitzen die Leute halt eher argwöhnisch und schauen sich das an. Nee, aber da saßen ja auch welche drin, die das. Also bei solchen Filmen war ja auch bei Hardcore, da waren auch viele, die über Spiele schreiben und dann in so einen Film gehen. Und der hat ja WoW auch schon gespielt. Ganz ehrlich, da war auch sag schon, ganz viele Cosplayer waren noch am Start, als ich im Zoopalast halt war. Und es war das, was du meinst, von wegen, wo er Medivh nicht mehr leiden kann. Mhm. Ne? Das war doch, weil Medivh der Wächter ist und Medivh so dermaßen verkackt hat, dass sein Sohn gestorben ist. Deswegen. Ja, richtig, genau. Deswegen kann er ihn nicht leiden in dem Augenblick und vertraut ihm nicht mehr. Das ist doch relativ logisch, oder? Ja, nee, stimmt. Ich fand's auch ein bisschen... Wobei er ja nun... Er steht ja oben auf dem Berg, ne? Und macht ja, halt so einen Bannzauber, dass ja, da keiner mehr durchkommt. Es war ja jetzt keine direkte Absicht. Es war halt auch... Ja, aber er ist dann ja umgekippt, weil er nicht mehr die Stärke hat mit ihm. Naja. So. Und das ist ja... Das ist okay, das ist zum Beispiel... Ich weiß nicht, inwiefern das im Film durchgekommen ist, dass der Wächter ist so das stärkste Wesen in Azeroth halt so ungefähr. Und Medivh ist auch in der gesamten Warcraft-Geschichte so mindestens in den Top 4 allerstärksten Wesen, die es jemals gab. Und der ist eigentlich auch so da, dass wenn eine Horde von 30 Milliarden kommt oder sowas, macht er Bang und alles ist weg, weil er der Wächter ist. Und er hätte seinen Sohn einfach durchlassen können, konnte aber nicht, weil er zusammengeklappt ist, weil er verkackt hat. Mhm. Und deswegen meint er, wir können nicht mehr vertrauen, weil er nicht mehr... Und Khadgar ja eigentlich stärker ist als Medivh am Ende so ungefähr. Und den ich übrigens als einzigen richtig positiv hervorheben würde auf der gesamten Menschenseite, Khadgar, weil der hat mir Spaß gemacht, dem einfach zuzugucken, weil der so ein bisschen nüchterner, verspielter Junge war irgendwie noch. Und das Problem, glaube ich, mit der gesamten Allianzseite, was schade ist, weil ich immer nur Allianz gespielt habe und die Horde einfach mit fünfmal so interessant war und fünfmal so geil war in dem ganzen Film, war das... Die ganzen Figuren, ne? Also König Lane und Lothar und so weiter, die sind halt alle komplett einseitig. Hm. Komplett. Die haben keinen Mantel, nix. Die sind einfach, die sind aber auch in der, und deswegen ist es so ein krasser Fanservice, weil sie haben wirklich nicht mal das an so Filmschematas angepasst, von wegen Dramaturgie und Charakterentwicklung, gar nicht, sondern sie hat einfach genauso gelassen, wie es im Game ist. Halt, Lothar und King Lane sind die ganz sauberen, die ganze Zeit, die immer nur sich gut entscheiden und die nie irgendwas Schlechtes machen, so ungefähr. Und wobei Travis Fimmel halt einfach Ragnar Lothbrok spielt, der ist halt, der kann das nicht anders. Also der genauso wie Martin Freeman immer nur Martin Freeman spielt, spielt Travis Fimmel immer nur Travis Fimmel. Oder so oft hat er jetzt auch nichts. Hm? Ich kenne ihn jetzt auch nur aus Vikings und. Ja, aber der ist, also er hat ja so ein Johnny Depp-artiges Spiel, so er sagt ja nicht viel, so macht immer so Mimik und guckt rum und bla bla. Und das fand ich auch in dem Film nice eigentlich. So zum Beispiel, wo es gibt immer Szenen, wenn sie sich halt immer porten, ne, was ich übrigens auch mal saugeil fand, und sie kamen an, dann standen immer alle da und er war immer so, oh, was ist hier passiert? Und also gestört hat er mich nicht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie besonders hervorzuheben, aber seine Geschichte wird halt in. Wenn ein zweiter Teil kommt, würde die da halt sehr groß werden, weil der wird dann wichtig im zweiten Krieg. Weil man muss ja festhalten, wir spoilern. Man kann nicht spoilern, glaube ich. Die Handlung ist ja, ist ja nur die Einführung eigentlich. Natürlich kann man was spoilern. Also bis hier kann man... Das, was ich jetzt sage. Bis hier kann man sagen eigentlich, wer bis hierhin zugehört hat und noch nicht gesehen hat, ist auch nicht weiter tragisch. Ja, Spoiler. Und ab hier können wir ja jetzt wirklich... Ja. Ich finde aber alles, was spoilermäßig passiert, kann man sich alles nach 10 Minuten denken. Also man kann sich nach 10 Minuten denken, dass die Orks am Ende gewinnen? Haben die denn gewonnen? Natürlich haben sie gewonnen. Wieso haben die denn gewonnen? Wo haben sie denn nicht gewonnen? Die Allianz hat keine Armee mehr. Die Orks sind immer noch da. Der größte Teil der Horde ist drüben. Wo haben sie denn nicht gewonnen? Ja, dass die zum Beispiel nicht alle rübergekriegt haben. Und ja, aber trotzdem, in der momentanen Situation haben sie ja gewonnen. Und das ist ja die ganze Story von Walk of the Beginner, dass die Orks rüberkommen, den ersten Krieg komplett gewinnen. Und dann kommt also später halt... Dann wird das Dark Portal halt nochmal erbaut... von Gul'dan, ein bisschen später, also in den Büchern halt, ne? Kurze Frage dazu. Es ist ja jetzt quasi nur dadurch, dass sie Medivh davon befreit haben, ne? Ist es nicht mehr so einfach, dass sie die ja durchlassen. Aber theoretisch sind ja Gul'dan und die anderen drüben. Das heißt, die müssen dann halt weitere Dörfer und so weiter plündern, um genügend Seelen zu haben, um dieses Tor wieder zu reaktivieren. Ja, genau. Aber das Tor selbst ist ja nicht zerstört in dem Sinne, oder? Sondern quasi nur der Durchgang. Ja. Okay. Und jedenfalls, es folgt halt ein zweiter Krieg. Den die Menschen denn gewinnen, weil ich habe doch Spoiler gesagt. Ja. Ist okay. Außerdem nicht, das meint ihr jetzt an uns so für den zweiten Teil, aber das vergesse ich eh wieder. In dem das ist ja kein Spoiler, wenn es schon existiert. Ja. Also, naja, gut, okay. Ich finde das immer. Ja, okay. Aber ich meine, bei Game of Thrones zum Beispiel. Ich würde richtig gerne mal deine Art von Spoilern verstehen. Es ist kein Spoiler, wenn es schon existiert. Naja, ich meine, die Geschichte existiert ja schon. Ja, da ist für mich. Egal, mach weiter. Ist okay. Ich vergesse das auch wieder. Okay. Ich spreche jetzt jedenfalls ein bisschen darüber. Wenn nicht, dann halte ich mich auf. Jedenfalls gewinnt den zweiten Krieg die Allianz, weil da die Allianz sich dann auch zusammenschließt. Und das war ja auch in dem Film so ganz schnell abgehakt an dieser Tischrunde, wo sie quasi sagen, ja, wir helfen euch nicht, bla bla bla bla. Mhm. So. Und die Welt Azeroth besteht ja aus zwei Kontinenten. Aus den östlichen Königreichen, da wo alles abgespielt hat. in dem Film. Und Kalimdor, das ist quasi der Westen. Und da settlen die Orks dann nach dem Zweiten Krieg. Und dann gehört das quasi so der Horde zum größten Teil. Die östlichen Königreiche gehören zum größten Teil halt der Allianz. Und ich muss sagen, dass der Film wird ja wahnsinnig zerrissen von Kritikern. Also komplett zerfetzt. Mhm. Darüber können wir auch nachher nochmal gerne reden, weil das finde ich wirklich übelst Frechheit. Also, wie sie den Film zerfetzen. So, ich habe kein Problem mit konstruktiver Kritik, aber das ist einfach wirklich komplett Gaming-Hate. Das ist wirklich einfach Gaming-Hate. Wenn du dir teilweise durchliest, was die da schreiben, das ist, ich glaube, bei Filmstarts habe ich das gelesen. Ich weiß, Filmstarts. Aber die haben den Film ja nicht zerrissen, oder? Nee, eben, die haben den Film nicht zerrissen, aber die haben halt eine Menge Kritik auch irgendwie geäußert, die aber auch alle absolut korrekt war irgendwie, wo sie halt meinten, ja, das wirkt alles ein bisschen sehr irgendwie gerusht und so weiter und dass man auch, was auch sehr, sehr guter Punkt ist, einem irgendwie ein bisschen das Überleben der Welt in Azeroth scheißegal ist, weil man sieht eigentlich nur Ironforge einmal kurz, man sieht Stormwind, einmal ein bisschen den Wald, aber man sieht nie so die große ganze Welt, die so gigantisch ist und da haben sie halt den Vergleich gezogen zu Herr der Ringe, dass man halt am Anfang gleich das Auenland sieht, was so ein wunderschöner Ort ist und einem wird quasi gleich klar gemacht, wofür die kämpfen so und dass das wert ist. Und das hast du halt nie in Warcraft, weil du bist fast immer nur in den Bogen und Schlössern und keine Ahnung was drin oder an Karazhan. Ja, das ist halt, ja, das meine ich halt, dieses Schneiden, dass die setzen sich auf den Greif, sagen los, wir reisen jetzt dahin, Schnitt, sie sind da. Oder einmal sind sie über die Berge geflogen, dann waren sie da. So. Aber es ist auch, ich bin ganz ehrlich, es ist so eine gewaltige Riesenwelt und es ist so eine Riesenstory. Das ist, also sie hätten es wirklich, also man bräuchte das wie in einem Game of Thrones Format, damit es erklärt werden kann. So. Und sie haben sich halt echt auf die absolut größten und wichtigsten Sachen bezogen und alles andere haben sie echt außen vor gelassen. So Tonnen. Und deswegen ist auch diese Tischrunde mit den ganzen anderen Allianz, also mit den Zwergen und mit den Nachtelfen und so weiter, wo sie einfach nur sagen, nee, wir halt nicht, wenn die halt mitkämpfen, dann hätten sie wieder 10 Minuten erklären müssen, woher die kommen, wo die sind, wieso die da sind und bla. Und deswegen haben sie einfach alles außen vor gelassen. Ne? Was ich eigentlich sagen wollte, das ist, in die ganzen europäischen Kritiken, die sind relativ ehrlich. Aber hier kriegt der Film fast überall so 7 von 10, 6 von 10, 8 von 10, halt sowas. In den USA, keine Ahnung, kriegt der Film 2 von 10, schreibt einer, der Super Mario-Film ist besser. Was? Ja, und man muss sich den Film nicht mehr angucken, um zu wissen, dass es kompletter Schwachsinn ist. Mhm. Und sowas gab es halt in Tonnen. Und irgendwie, wo einfach Leute schreiben, ja, gibt kein Geld für diesen Film aus. Der erste gute Videospielfilm ist das, was niemand über den Warcraft-Film sagt. Also wirklich, die zerfetzen den einfach komplett, weil es halt Gaming-Hate ist, weil Gaming noch nie richtig anerkannt war, irgendwie in der Gesellschaft, die es jetzt langsam ist mit den ganzen Weltmeisterschaften in LOL und so weiter und so fort und es kommt langsam hoch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dieser Film, wenn der in 10 Jahren gekommen wäre, dann hätte er sehr viel zerfetzt. Ich glaube, der ist vor seiner Zeit in den Augen von vielen, was nicht europäisch ist oder asiatisch. Weil da muss man sich das vormachen, im asiatischen Raum wird der Film komplett zerreißen. Ach, hallo. Das ist, läuft er da überwiegend erst noch an? Ja, ja, das ist ja, was ja super interessant ist, ist, dass im europäischen Raum größtenteils ist er jetzt angelaufen, damit er sich nicht überlappt mit der EM. Ah. Weil da ganz große Publikumseinbüßen passieren würden natürlich. Ja. Und in den USA läuft der Film erst am 10. Juni an. Achso. Genauso wie in China. Weil die sich einen Scheiß dafür interessieren. Und das wird, glaube ich, momentan ist halt so bei Comic-Verfilmungen und den ganzen Filmen, die sehr viel einnehmen, Jurassic World, Star Wars, bla, ist immer so eine Splittung von, ja, 45, 55 oder 40, 60 von Nordamerika und Rest der Welt meistens. Und das ist halt wieder so ein Film, wo das nicht passieren wird. Auf gar keinen Fall, weil, also der Film wird wahrscheinlich dreimal so viel in China einnehmen wie in den USA oder sowas. Mhm. Davon kann man rechnen, also mit den ersten Zahlen her. Und vor allem ist auch sehr interessant, dass der Film sich nicht so wie Batman, man dachte jetzt, er fällt so wie Batman vs. Superman irgendwie, aber die Leute scheißen halt echt drauf, die ganzen Gamer, und rennen einfach trotzdem rein und tun auch richtig was dagegen. Also ich bin in so einer Warcraft-Movie-Fan-Group auf Facebook irgendwie mit 10.000 Leuten und da konnte man den Film raten bei IMDb und es ging halt runter, weil irgendwelche Amis den halt runtergezogen haben und dann meinten die halt auch einfach, In der fucking Gruppe. Okay, jetzt geht jeder mal zu IMDb und ratet dem eine 10 von 10, damit es wieder hochgezogen wird. Und ohne Mist, 12 Stunden später gucke ich hin, der Film hat 2000 Votes mehr, steht bei 9,5. Ja, das habe ich mich auch gewundert, als ich den bewertet habe bei einem Video, so 9,0. Also, nee, wirklich. War der jetzt nicht. Ich meine, gut, das ist immer noch der Anfang, ne? Dann geht es ja so runter bei IMDb. Aber einfach, also. Das ist auch, also, mit 9,0 zu starten, ist trotzdem. Vor allem die gesamte WoW-Community steht dahinter. Ja. Komplett geschlossen. Und man muss auch sagen, habe ich gerade drüber nachgedacht, als ich hergefahren bin, mir fallen. Also jetzt so spontan fällt mir keine Videospielverfilmung ein, die besser ist, um ehrlich zu sein. Hatten wir ja auch schon mal, wenn man einen Podcast drüber gemacht hat. Also mir fällt wirklich keine ein, die besser ist. Dass es kaum überhaupt eine gute gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine gute gefunden haben, ja. Aber können wir uns vielleicht einig sein, dass das die erste gute ist? Ja. Ja. Und man muss ja auch mal sagen, und das ist ja nice, dass der Duncan Jones, der den gemacht hat, ne, so der ist ja auch ein krass fähiger Mann auf jeden Fall. Ja. Und der hat ja auch unterschrieben für 3 Filme, wenn der finanziell erfolgreich wird. Mhm. Und das wird immer noch schwer sein, dass er finanziell erfolgreich wird. Aber so wird. Teuer war der nicht, ne? 160 Millionen? Ja, im Vergleich mit Batman vs. Superman. Ja gut, aber du musst halt immer berechnen, 160 Millionen, dann vielleicht noch so 60 Millionen Marketing, 220 Millionen Kosten. Das heißt, 450 Millionen weltweit muss der machen, um... Schafft er das nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall, aber die Sache ist, also man kann halt jetzt überhaupt nicht beeinflussen, inwiefern der Film halt fan-driven ist oder nicht. Ne? Inwiefern einfach die ganzen Gamer reinrennen und wenn die den einmal gesehen haben, ist finito. Ich kenne aber auch einen Kumpel von mir, der hat ist auch WoW Mega 4 hat er das gespielt und der will auch den Film unbedingt sehen. Mhm. Aber er will nicht ins Kino, weil er weiß gar nicht, ob er ihn sich anguckt, weil er Angst davor hat, enttäuscht zu werden. Ja. Ich muss sagen, ich im Kino war, ich war so wahnsinnig aufgeregt, als der Film anfing. Das war heftig. Und weil das ist so schön, weil du siehst alles. Und ich weiß immer so, ja, geh da um die Ecke. Ich weiß genau, was da ist. Ich weiß genau, was da ist. Und du hast so viel Zeit damit verbracht und es ist wirklich alles so 1:1 nachgebaut und nachgemacht. Das ist Wahnsinn, dass du dich ständig denkst, ja komm, wenn du jetzt einfach einen Kilometer weiter gerade auslaufen würdest, dann kommt ein Berg, da gehst du rein, da ist eine nice Quest, da kriegst du ein Rare-Item. Geh da hin. Und dann denkst du dir einfach die ganze Zeit nur während des Films. Und, Das wäre auch schon wieder richtig witzig, wenn wenn die einfach so eine Quest in den Film machen, wo dann einfach da so ein Typ steht, leuchtet mit einem Ausrufezeichen. Ja. Das wäre eh richtig lustig, wenn die das WoW-Prinzip genommen hätten und auf den Film gepackt hätten, aber dann wäre es ja nicht die Warcraft-Geschichte. Mhm. Sprich, du fängst halt wie ein krasser Noob an irgendwie und wirst langsam stärker in der Welt und so weiter. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, wie sie es dann gemacht haben, ob das quasi der Haupterzählstrang ist oder Hauptquest quasi, was man da spielt oder ob es überhaupt... Nee, es hat nichts damit zu tun. Es ist halt wirklich die Warcraft-Story. Ja, okay. Und da, wo du bei World of Warcraft anfängst, im Classic, Da schon, also die müssten jetzt 3 bis 4 Filme machen und dann würdest du vielleicht zum Startpunkt von Warcraft ankommen. Das also das, was du siehst in dem Film, ist ja tatsächlich die Geschichte von Warcraft 1, dem Spiel Orcs and Humans. Okay. Und dann kam eine Erweiterung, dann kam Warcraft 2, dann kam noch eine Erweiterung und dann kam das, was wir, denke ich mal, alle kennen, Warcraft 3. Ja, ich kenn's, aber... Also es war so das Strategiespiel, das hat irgendwie jeder gespielt damals. Und wo dann Dota auch draus entsprungen ist und so weiter. Mhm. Und nee, das ist wirklich der absolute Start der Geschichte. Also, wenn du in WoW startest als Mensch, und das ist das Lustige, weil deswegen kannte ich halt echt alles aus dem Film, weil das Startgebiet von den Menschen ist halt der Wald von Elven und Goldhain und dann kommst du halt mit Level 8 oder so dann nach Stormwood in die Hauptstadt rein. Und deswegen kannte ich das alles. Und da ist quasi der Status, wenn du anfängst, ist die Orks sind schon auf Kalimdor niedergesetzt, die Taugen sind da und bla und blub und das ist alles schon ganz, ganz weitergeschritten eigentlich. Noch eine Frage zum Spielprinzip. Wenn man jetzt nicht die Allianz spielt, sondern die Horde, ist dann die Horde einheitlich beziehungsweise... im Film ist es ja so dargestellt, dass sich da schon welche formieren, die das nicht wollen oder die anders vorgehen wollen oder die gegen diesen Gul'dan vorgehen wollen. Dota und so, ne? Und Orgel. Genau. Ist das im Spiel irgendwie abgebildet oder ist da die Horde und die Horde will halt das gesamte Land einnehmen? In World of Warcraft jetzt. Ja. Also generell ist in World of Warcraft die Horde die Horde. Ja. Aber, also du bekommst ja kleine Bits und so weiter von der Story mit. Mhm. Und da wird es schon mal gezeigt, dass Durotan das nicht cool findet oder sowas. Ne? Okay. Das ist alles richtig. Aber also selbst wenn es mal Hordler gibt, die nicht so hordlich sind, quasi sind die ja immer noch sehr davon überzeugt, so ungefähr. Und zum Beispiel, was ja ganz wichtig ist, was viele halt nicht wissen, dass das Kind von Durotan, das Grüne, ne, ja, das wird so zum so stärksten, overpoweredsten Ding überhaupt, und der ist halt Thrall. Und Thrall wird halt so übermächtig. Und der Thrall gründet auch Orgrimmar, die große Hauptstadt der Horde, auf Kalimdor. Und Thrall rettet die Tauren irgendwann. Und Thrall ist auch, also es wurde ja im Film auch so ein bisschen dargestellt, dass Durotan so der Leader, so der Kluge ist unter den Orks, der halt nicht so dumm handelt. Und Orgrim, sein bester Freund, ist ja so der absolute Warrior bis zum Umfallen. Ja. Und Thrall wird dann auch zum Kriegsherr der Horde ernannt und schließt sich dann auch mit den Menschen zusammen, wenn es größere Probleme gibt quasi und so weiter. Also der wird schon richtig heftig. Und wahrscheinlich würden denn, wenn ein nächster Film kommt, würde Thrall wahrscheinlich auch ziemlich im Mittelpunkt stehen. So. Aber dann wäre es ja auch schon ein ganz schöner Zeitsprung, oder? Ja. Ja. Ich meine, diese zweite Schlacht, von der du geredet hast. Ich weiß nicht, wie viel Zeit da vergeht, um ehrlich zu sein. Aber zum Beispiel. Ist so ein Ork auch nach 2 Jahren erwachsen? Stimmt, hattest du nicht selbst gesagt, dass die irgendwie so schnell groß werden, diese, die da von dem Felder Kraft kriegen? Hab ich das gesagt? Ja, vielleicht habe ich es mal eingebildet. Oder vielleicht hat es ein anderer Kumpel gesagt. Fall? Ja, der Typ. Fall. Was ist denn der als Klasse? Ist er ein Krieger? Okay, das ist. Der ist ein Krieger, ja, ich glaube schon. Ja. Der ist ein Krieger. Aber der ist kein Schamane oder sonst was. Der ist ein Warrior. Naja, also wenn. Also ich habe Hearthstone nie gespielt, aber den wird es auch geben da. Locker. Ja, deswegen. Locker. Es ist so in meinem Gehirn, wie so im Hintergrund irgendwer ruft, so Thrall. Aber ich glaube, das ist ja kein Charakter. Aber Thrall gibt es auf jeden Fall. Und Blackhand, ne, das war. Das war in dem Film der Ork, der so übertrieben Psycho und Muskel, der mit den Drachenkopfschultern. Ja, ja. Das war Blackhand, das ist auch ein legendärer Ork. Und zum Beispiel wurde in der Anfangssequenz wurden auch schon 2 sehr wichtige große Orks angeteased. Also wenn sie durch halt Draenor gehen, also die alte Welt, ja, der Orks, wird ja auch nicht einmal erwähnt, glaube ich, dass es Draenor heißt im Film, oder? Ich glaube, das ist einmal gedroppt. Nee. Da gibt es ja so ein paar Mal Einstellungen, wo so die ganze Horde sich halt so sammelt und ein paar Leute irgendwie sagen so, ja, die Orks da lang und die Orks da lang und bla bla. Da gibt es ein paar Schüssen halt, stehen da so 2, 3 legendäre Orks auch, die in der Geschichte wichtig werden später noch. Die werden nur einmal ganz kurz irgendwie gezeigt. Mhm. Und zum Beispiel waren auch, als man Gorona das erste Mal sieht, steht sie doch neben diesem Käfig, wo diese ein bisschen anders aussehenden Wesen drin sind, wo dann Gul'dan neben ihr steht und fragt, ja, was will sie? Und sie sagt, sie will ihr Kind und dann killt er sie instant. Das sind halt auch Draenei. Und die Draenei, die kamen nach Draenor, wo die Orks waren, und waren denen so Meilen voraus und dann haben die und waren auch sogar friedlich zu denen und haben denen alles beigebracht und haben die Orks halt einfach abgeschlachtet, weil sie irgendwie von der Anzahl her größer waren und so weiter. Und ja, die wurden halt auch wirklich nur einmal da, für vielleicht eine Minute waren die irgendwie wichtig, dass sie da sind in Käfigen, dass man sie umbringt und so weiter. Und für die Fans war so, oh krass, da waren gerade die Draenei zu sehen und alle anderen, für denen war es komplett scheißegal. Die waren ist ja auch nicht, weiß auch nicht, ja, wichtig. Ja. Also man sieht halt einfach, dass da andere Wesen sind, die getötet werden. Genau, ne, und es zeigt halt, wie dieses Tor funktioniert oder diese Macht, genau. Und da war ich mir nicht mehr sicher, weil die zu kurz gezeigt wurden, diese Draenei, wie du gesagt hast. Ob die irgendwie ähnlich sahen denen, die sie dann später da auch gefangen haben. Die haben doch später, oder waren das nur die, oder haben sie später nur noch Menschen? Die haben später nur Menschen gefangen. Achso, okay, nee, dann waren das nur die. Okay. Also was anderes können sie gar nicht gefangen haben, weil da, wo du siehst, wo sie halt alles halt raiden, sind nur Menschen. Okay. Im Prinzip. Also glaube ich zumindest, weil wahrscheinlich hätte ich auch hier schon 20 falsche Sachen gesagt für die ganzen Hardcore, ganz Hardcore-Typen, die sagen, das ist aber noch ein Dorf und keine Ahnung was. Aber sie sind ja zum größten Teil sind sie ja eigentlich in halt Elven, im Elven Forest und Raiden da die ganzen Dörfer. Da sind eigentlich nur Menschen. Und also das hat Ironforge gezeigt, wurde halt am Anfang Eisenschmiede. Also da wo Lothar das erste Mal gezeigt wurde mit dem Zwerg, mit der Waffe. Ja. Und wo er dann von da fliegt nach halt Stormwind zurück, weil es ein King irgendwas will. Das ist auch so, ich meine, hätte es Ironforge zeigen müssen. Mhm. Hättest du nicht. Also vielleicht war die Szene halt drin, um die Schusswaffen zu erklären oder sowas und woher die kommen, weil sie am Ende mega krass viel benutzt werden. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Weil die Pistolen, die hatten sie am Ende ganz viel. Mhm. Aber hatten sie die am Anfang? Nee. Ja, die haben sie nämlich erst dann von den Zwergen bekommen. Ja, das wurde nicht... Lust, eine kurze Frage habe ich. Und zwar, da habe ich gedacht, das war bestimmt Absicht oder war so eine Anspielung auf das Spiel. Wo das Schaf? Hm? Mit dem Schaf? Nee, also. Ich weiß nicht mehr, wer genau. Einer richtet die Waffe auf einen, ich glaube, auf einen anderen Zwerg oder so. Mhm. Und kann aber nicht abdrücken. Ob es so gemeint war, von wegen, im Spiel ist kein Friendly Fire erlaubt. Und deswegen funktioniert die Waffe nicht, wenn man sie auf einen Freund richtet. Weil das. Gerade in die Szene. Das kam fünf vor. Ich hab's dann noch zu Stefan gesagt, ob es wegen Friendly Fire nicht funktioniert. Muss man darauf achten. Das kann sein, das ist mir nicht aufgefallen. Aber es gibt auch diese Szene. Das habe ich aber auch nicht gemerkt in dem Moment, weil man, dass er schießen möchte, das habe ich nicht gerafft. Genau, er nimmt sie dann halt und sagt, merkwürdig. So, ja. Er schaut durchs. Durch. Ach so, du meinst, durch und wo er dann, so macht. Nee, er zielt auf einen anderen Zwerg, der gerade angelaufen kommt. Dann siehst du durchs Fahnenkreuz, siehst du den anderen Zwerg. Genau, und dann wird es halt suggeriert, dass er vielleicht versucht hat abzudrücken. Okay, egal. Ich habe das gar nicht gesehen, aber das kann so gut sein. Nee, die Szene, wo Lothar im Gefängnis ist und dann so macht und dann kommt Katka rein und wandelt den halt in Schaf. Ah, ja. Sagt er doch, das funktioniert nur bei den Geistesschwachen, hält ungefähr eine Minute. Und das ist halt eine Sache, die halt ein Mage kann in Warcraft, ist halt jemand einen Schatz haben für genau eine Minute. Das war eigentlich ganz, ganz geil verpackt. So. Und ich hatte, um ehrlich zu sein, bevor der Film anfing, hatte ich die größte Angst, dass Khadgar mir auf die Nerven geht, irgendwie, weil ich fand den so gesichtslos, bevor ich den Film gesehen habe. Mhm. Und der hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, dann von allem irgendwie. Und der wird später auch ein krasser Magier wahrscheinlich. Ja, übelst. Wollen wir nochmal auf so ein paar einzelne Szenen? Ich wollte jetzt generell mal über die Visuals sprechen. Auch gut. Weil da ist nämlich bei mir so, weil der Film fing an und ich fand die ersten 10 Minuten, bis der Titel Warcraft kommt, so krass. Die fand ich auch. Also ich saß halt da und dann, wo halt Fual irgendwie geboren wird und Gul'dan hebt den Hoch und sagt Newborn for the Horde und dann kommt dieses krass pompöse Filmmusik und die ganze Horde ist eh pompös irgendwie und dann kam der Titel, da war ich echt so. Krass, man, das ist vollkommen übertrieben. Und auch die ganzen Szenen in halt Draenor oben, wo du einfach diese gewaltige Horde wandern siehst über diese tote Steppe und du hörst die ganze Zeit diese Kriegshörner und keine Ahnung was. Es hat mich schon krass an Herr der Ringe erinnert. Also von der Qualität her so ungefähr. Das war schon wirklich krass gut. Und diese Fahrten über das dunkle Portal hoch und keine Ahnung was. Ist es gab irgendwo eine Szene, wo ich gedacht habe, na, da sieht die Horde aber so sehr animiert aus, so dass es quasi eine KI ist, die quasi alle steuert. Das hat man wahrscheinlich in Herr der Ringe, aber müsste ich mal schauen. Auch ja, das hat man auch. Geht ja auch nicht anders. Ja. Bei Herr der Ringe war das nicht einfach Copy-Paste von Menschen mit Maske? Nee, nicht unbedingt. Also nicht in jeder Einstellung. Mhm. Aber bei dem Hobbit zum Beispiel sieht es halt widerlich aus. Also wirklich widerlich. Nee, da aber sehen die auch, also da sehen die Orks hier auch wirklich besser aus. Viel. Und ich finde auch, also generell, was sie aus den Orks gemacht haben, das ist halt das Highlight des ganzen Films, weil es sieht alles krass aus, auch auf irgendwie emotionaler Ebene, wenn es sowas gibt, sieht alles krass aus. Die Kämpfe sowieso sehen alle heftig aus, also vom Bombast her und so weiter, finde ich, ist der Film eine sehr krasse Wucht. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja. Wobei, das hätte ich dir schon geschrieben mit den, dass es an manchen Stellen irgendwie verwischt alles aussah, besonders in Bewegung, aber da weiß ich nicht, ob ich einfach nicht klarkomme mit 3D oder ob... Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist, ich kann mir vorstellen, dass das ein IMAX-Ding ist. Weil es ist ja nichts anderes. Ich meine, gut, dass sie irgendwas schlecht konvertieren, ist eigentlich auch unlogisch, aber ich habe ihn im Zoopalast halt gesehen und der war so sauber wie nichts anderes. Also das war wirklich, wenn ich Star Wars gesehen habe, der auch in 3D konvertiert ist, da gab es echt ein paar Schüsse, wo ich dachte, dass, okay, das ist da, da sieht man jetzt aber, dass es 3D einfach nicht so geil ist. Mhm. Und im Zopas war halt alles super nice. Und wenn du ja am IMAX was laufen lässt, dann ist es ja quasi konvertiert auf andere Millimeter-Dingsbums und so weiter. Und ja, also ich weiß, also es ist halt heiß anstrengend. Mhm. Also insgesamt sah es einfach, war einfach super aus. Aber ich muss sagen, das Beste am ganzen Film fand ich eigentlich Gul'dan. Tatsächlich. Ist tatsächlich auch so das, was mir am meisten immer in den Sinn kommt, wenn ich dran denke. Dann sehe ich immer ihn, wie er irgendwas beschwört oder so. Tatsächlich, ja. Weil der war so, er war wirklich so der Inbegriff des Bösen irgendwie, das war. Und hab den Film auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Deutsch. Okay. Den Stimmen von Apecrime. Ja, und ich finde, und da kann man ja sagen, was man will, ich fand die Stimme von dem im Deutschen richtig gut. Also ich habe den Film einmal auf Englisch gesehen und einmal auf Deutsch. Mhm. Und ohne Mist, ich finde ihn auf Deutsch besser. Bin ich ganz ehrlich. Ich fand die Stimme von ihm wahnsinnig krass. Also wo er das erste Mal im Bild ist, nämlich genau bei dieser Szene mit Corona, wo sie die Trainerfrau und er dreht nur seinen Kopf und sagt irgendwie so, ja, was will sie? Und da dachte ich so, wow, okay, alles klar, übertreib nicht. Oder wo er halt neben diesem Menschen sitzt und den Menschen immer wieder Energie rauszieht, immer so ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und auch der Kampf gegen halt Durotan, wo einfach du die ganze Zeit, also ich für mein, dachte die ganze Zeit nur, oh komm, hör auf. Und noch eine Sekunde weiter machst du es ja am Ende, hör auf. Und dann, ja, den fand ich schon herausragend krass. Und da gibt es auch diese super krasse Panoramaeinstellung, wo er vor diesem Tor steht, kann man es mit 100 Meter weit weg, und ist einfach nur dieses kleine Fissel vor dem Tor und dann wie er halt das Fell auf das Tor aufknallt und dann kommt so ein Impact und dann kannst du halt durch das Tor durchsehen in den Wald rein und fand ich auch super geil, denn bei dem Endkampf konntest du einmal halt aus dem Wald durch das Tor nach halt Rhenai sehen und wo du einfach diese Schlucht gesehen hast, die genau so im Spiel ist, also die ist wirklich genau so, also diese Felsen, dann die Schlucht und dann ist das Portal, wo du einfach von diesen ganzen Weg, der die Schlucht runtergehst, einfach nur hast Horde rennen sehen auf das Portal zu. Und das sah schon alles sehr, sehr, sehr, sehr fett aus. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir über Szenen reden, wie du willst. Einzelne Szenen, ja. Sag doch nochmal was zu diesem, wo sie da in diesem Turm sind, dieser Bücherei. Wahrscheinlich hat er irgendwas mit Magiern und so weiter zu tun, oder da kann man wahrscheinlich so. Ja. Lernen, egal, wo sie da ganz oben sind bei diesen Typen da, wo sie plötzlich hinkommen, wo er dann da reintritt in dieses Tor, was sich plötzlich öffnet. Gibt's dazu noch irgendwas? Da ist oben so ein schwarzer Block, glaube ich, oder so, und der tritt da dann durch. Wie heißt der eine Magier? Achso, Katka und so. Genau. Und dann ist halt dieses Wesen. Genau. Es gibt eigentlich nur immer eine Diskussion in Warcraft, was die zwei, zwischen den zwei stärksten Wesen, die existieren. Und das ist einmal genau dieses Wesen, mit dem Khadgar da redet. Und das ist der Dämon, und das wurde leider, finde ich, kam überhaupt nicht an, der in Medivh drin ist. Das ist nämlich Sargeras. In dem Ding. Und das nehme ich, glaube ich, also vielleicht wollen sie es auch ändern und sie erklären es anders, dass es Fell war. Aber meiner Meinung nach, vielleicht täusche ich mich jetzt, aber meiner Meinung nach ist es in der Lore nämlich so, dass diese Frau, mit der Khadgar redet da, das ist die Mutter von Medivh. Und das ist so das stärkste Wesen ever in halt Warcraft. Und irgendwann wurde sie alt und da waren halt die Menschen in Dalaran, in dieser fliegenden Stadt, wo Khadgar nur einmal ganz kurz ist, bei diesem runden Rad, wo er in der Mitte steht und sagt, das Fell und bla bla. Die sind halt der Meinung, dass sie, die Mutter von Medivh, halt einen Nachfolger braucht langsam. Und dass sie ein Kind gebären soll. Und dann wird sie halt schwanger mit Medivh. Und dann gibt es ein Wesen, das heißt Sargeras. Und Sargeras ist so das Böseste, also Sargeras würde Gul'dan mit dem Fingerschnips umbringen, so ungefähr. Und die Mutter, während sie schwanger ist, kämpft mit Sargeras. Aber Sargeras, bevor er stirbt, so wie halt Voldemort ungefähr es macht mit seinen Horcruxen, lässt einen Teil von sich in Medivh. Und das weiß die Mutter auch, aber gebärt ihn trotzdem, weil es halt ihr Kind ist. Und dieser Teil ist halt in Medivh drin. Und wenn Medivh zugibt im Film, dass er die Orks rübergelassen hat und so weiter und sich dann ja so krass verwandelt, dann verwandelt er sich in Sargeras eigentlich. Und deswegen, und Sargeras ist auch dann halt noch nicht weg, muss man sagen, der ist immer noch in Medivh drin. Und das zum Beispiel dachte ich auch im Film, dass das für Leute, die die Geschichte gar nicht kennen und so weiter, glaube ich, nicht sehr... Nee, nicht davon. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie das, wieso Medivh überhaupt böse wäre, bevor er sie rüberholt. Weil irgendwie so wie in der Geschichte ist, dass die Orks rüberkommen, er mit denen kämpft, dann wird er vom Fell korrumpiert und wird dann böse. Aber dann hätte er theoretisch nicht die Orks rüberholen müssen, weil dann war er ja noch nicht böse gewesen. Richtig. Nee, das ist mein... Also, weißt du, vielleicht erzählen sie es so. Ist ja noch möglich, ja, aber eigentlich ist es meiner Meinung nach so, dass es halt Sageras ist, der in ihm ist. Das hätte dann auch irgendwie durchs Fell wird er jetzt auch nicht zu so einem Super-Dämon, oder? Das wäre ja auch komisch. Die haben ja auch nur gesagt, er hatte gesagt, wir sind zu viel allein und dann werden wir halt irgendwie so, ne? Ja. Nee, aber also, sie werden das sicherlich noch so erklären, sonst hätten sie die Frau nicht zeigen müssen. Ja. Die hat für die Handlung keinen wirklichen... Ja. Nee, also es sind ja echt viele Sachen in dem Film, die halt wichtig werden würden für den zweiten Teil. Mhm. Und auch, dass sie halt das Kind, ne, Thrall, und mit den letzten Sätzen halt nochmal so gezeigt haben. Gut, sie haben es halt auch ein bisschen irgendwie gemacht, damit Allianzler zufrieden aus dem Kino gehen und das Hordenler zufrieden aus dem Kino gehen. Weil als die letzte Einstellung kam, wo halt... Lothar das Schwert hebt und alle brüllen für die Allianz, dachte ich ganz kurz so, okay, jetzt kommt doch aber Blackscreen und Abspann und da werden noch eine Menge Leute jetzt pisst sein, wenn sie sich nochmal irgendwie Horde zeigen, dann zeigen sie ja nochmal Horde. Nämlich genau wie halt Thrall über diesen Fluss getragen wird und Durotans Stimme halt sagt, du wirst mal groß und wichtig werden und jeder Hordler-Spieler weiß, dass das Thrall ist und weiß, wie groß und wichtig er ist. Nennen sie nicht auch Thrall? Sie geben ihm doch auch einen Namen. Ja, aber sie geben ihm nicht den Namen Thrall. Also, okay. Muss ich nicht sagen. Ja. Okay. Nächste Frage. Aber ist keine so große Frage. Medivh baut doch da diesen Golem. Ja. Ist das so eine Fähigkeit, die man quasi auch im Spiel entwickeln kann, dass man quasi, wenn man Magier ist oder so, sowas erschaffen kann? Mhm. Golems oder so? Ich glaube, keine Klasse kann Golems erschaffen oder irgendwie usen oder sowas. Aber Golems, ich glaube, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, das war einfach wieder halt Fanservice, weil es gibt halt ganz viele Dungeons und Instanzen und Orte, wo einfach, also Golems sind einfach Wesen, die in der WoW-Welt existieren. Okay. Und deswegen, wenn er halt den da oben baut und sagt, ja, ich baue hier einen Golem und die Magie geht schneller, bis er lebt und so weiter. Gibt es ja nicht auch ganz viele Golems sogar in WoW? Ja. Ja, es gibt an vielen Orten Golems, es gibt auch an vielen Orten Trolle, es gibt da auch Molochs und also es gibt bestimmt 200 verschiedene Arten von Wesen in dem World of Warcraft-Universum. Sie hätten da alles hinpacken können, eigentlich im Prinzip. Also in dem Film wurden ja auch keine Tauren gezeigt, keine Trolle gezeigt, es wurden keine Untoten gezeigt, es wurden... Ja, es wurden noch halt, der Greif wurde gezeigt und ein so ein großer, sagen wir mal, Wolf. Ne? Der kam in der Schlacht. Aber sag mal, kam Gnome vor, als die Allianz da saß? Ich meine nicht. Mhm. Nee, ne? Mhm. Weil die gibt es ja auch noch. Und also Nachtelfen wurden ja einmal ganz kurz angeteased da. Die saßen auf jeden Fall in der Runde, so ist es nicht. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Nee, ich weiß. Vor allem, da haben wir so viele leuchtende Augen gehabt. Ich dachte auch, der eine Zauberer wäre einer von den Elfen. Die mit den leuchtenden Augen, das waren halt Nachtelfen, ne? Achso. Gibt es auch normale Elfen? Ja, es gibt auch Blutelfen. Okay. Die sind auf der Hordenseite, deswegen. Achso. Ja. Naja, das sieht man dann in den kommenden Filmen. Und jetzt aber nochmal so eine Verständnisfrage. Gut, ich habe jetzt verstanden, es gibt verschiedene Spiele und diese Handlung, die erzählt wird, hat teilweise schon davor stattgefunden oder zu einem großen Teil. Ja, ja. Das heißt, wirklich diese ganzen Charaktere, die vorkommen, die spielt man eigentlich in keinem dieser Spiele direkt. Nein, Warcraft vielleicht. Weil ansonsten ist es ja schwierig, weil ja schon einige Hauptcharaktere sterben. Also ich glaube, du spielst Lothar in Warcraft 3, meiner Meinung nach. Okay, weil der stirbt ja auch nicht, aber ich meine, die anderen, da würde es ja keinen Sinn ergeben, wenn du dann plötzlich mittendrin weg bist. Na, du musst halt immer wissen, dass es gibt ja nur zwei Sorten von Spielen, die halt Warcraft angehen. Warcraft 1, Erweiterung 2, Erweiterung 3, Erweiterung... Waren ja alle Strategiespiele. Ja, das ist halt, du spielst ja nicht einen Charakter, sondern genau, du hast halt deine Army gebaut. In Warcraft 3, ich habe Warcraft 2 und 1 nicht gespielt, aber in Warcraft 3 war es ja aber so, dass du halt einen verdammten Hero hattest und den Hero hast du auch gelenkt. Und du konntest ja, und bei Warcraft es gab ja auch immer Kampagnen, hast auch immer mal ab und zu einen Hero gehabt, den du halt irgendwie gelenkt hast. Mhm. Und da gibt es meiner Meinung nach Thrall und es gibt meiner Meinung nach Lothar, aber ich habe es auch schon ohne Mist seit, glaube ich, 11, 12 Jahren nicht mehr gespielt. Also es, also am Anfang von Warcraft 3, von einer Mission, die ich gespielt habe, ja, spielt man eine Magierin. Ich glaube, Jaina. Das kann so gut sein. Ja. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nur, dass eine Magierin. Aber ich glaube, Warcraft 3 ist sehr viel mit Arthas und dem Lichtkönig. Das kann auch sein. Den gibt es auf jeden Fall auch bei Hearthstorm. Das weiß ich. Jo, na gut. Ich kenne nur Tyrion bei Hearthstorm. Tyrion? Ja, das ist ein Paladin. Ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Ich weiß nur, dass der Tyrion heißt, weil ich mir das halt merke von Game of Thrones. Ja. Und der, wenn der stirbt, dann kriegt man Sturmbringer als Waffe. Der, die ist krass. Es war doch auch das, diese, der kleine Dolch. Ja. Das sah doch aus wie... Da gibt es doch ein Schwert, was auch so aussieht, oder? Wie der Dolch? Ja. Da war so ein Loch, also... Ja, ja, Gott, meine Güte. Also es gibt, ohne Scheiß, also wie viele Waffen es in World of Warcraft gibt. Es gibt bestimmt 100 Schwerter, die so aussehen wie dieser Dolch. Okay. So mit einem einigermaßen ähnlichen Design. Aber zum Beispiel das Schwert und Schild von Lothar gibt es bis da nicht. Mhm. Glaube ich. Also nicht genau so. Es gibt in WoW ein Schemata, dass du Skins bekommen kannst. Also sprich, du trägst eine Waffe, aber die sieht beschissen aus. Und dann kannst du halt einen Skin draufpacken und dann sieht die Waffe anders aus. Und die Skins droppen oder du kannst sie kaufen oder du musst irgendwo Ruf farmen bis zum geht nicht mehr, damit es dann halt super gut aussieht. Und du hast, als der Film Premiere hatte, hat jeder Allianzler Post bekommen im Spiel und jeder Horde hat Post bekommen im Spiel und da waren zwei Skins jeweils drin aus dem Film. Und das war das Einhandschwert und Schild von Lothar. Und das Einzige, was ich halt echt, was es glaube ich nicht gibt, bin ich eigentlich ziemlich sicher, ist die Waffenkammer von der Allianz, wo sie einmal drin sind. Weil es natürlich so ist, dass du dir im Spiel ja alles erspielst und es gibt keine Waffenkammer, einfach so. Das ist definitiv anders. Oder was es ist nicht drin. Aber man muss jetzt ja auch sagen, dass der Film Boxoffice-mäßig ziemlich gut anläuft bisher. Also erste Zahlen in Deutschland und Frankreich und Russland in diesen, ich glaube in 15 Ländern ist jetzt angelaufen. Also Russland, Frankreich, Deutschland als große und 13 wirklich Winzländer, was die eigentlich vollkommen egal sind. Aber der lief überall gut an. Also er ist in Deutschland besser angelaufen als Civil War, muss man mal sagen. Der ist in Russland auch besser angelaufen als Civil War. Und in China hatte Warcraft jetzt 11 Tage vor Premiere im Vorverkauf mehr Mitternachtseinnahmen als Civil War. Und Civil War wird wahrscheinlich in China aufholen mit so 196 Millionen. Das heißt, es ist schon realistisch anzusehen, dass Warcraft irgendwie 250 Millionen in China einnimmt. Mhm. Und wenn der Rest noch einigermaßen funktioniert, dann ist der Film profitable und dann kommt ein Sequel halt. Ich glaube, der wird in China komplett abgehen, weil die sind da auch viel... Du darfst auch echt nicht noch Südkorea vergessen und bla bla. Und das, Korea das, vor allem, das, Japan. Das, und Japan ist Boxoffice-mäßig immer eine Wildcard bis zum geht nicht mehr. Das hat man bis heute nicht durchblickt. Das ist das eine Land, was, wo einfach ein Film, der nur gut rezensiert ist auf der ganzen Welt, überall gut ankommt, plötzlich floppt. Und wo ein Film ankommt, der überall zerrissen wird, der plötzlich alles auseinandernimmt. Wir reden hier von einem Land, wo in Japan hat beispielsweise Civil War wird so 50 Millionen einnehmen und Frozen hat 220 Millionen eingenommen. Frozen hat in Japan mehr als doppelt so viel eingenommen wie Star Wars 7. Das ist so. Und dann, und was halt bei dem asiatischen Markt richtig, in Anführungsstrichen, gut ist, ist, dass die lassen sich halt null von Kritiken beeinflussen. Gar nicht. Das ist halt echt so, da kann Transformers kommen, 4, der bei Rotten Tomatoes 9% hat, wo alle sagen, es ist der größte Schrott, der jemals gemacht wurde, der nimmt halt in China 230 Millionen an, weil es denen komplett egal ist. Und das ist halt das Gute an halt Warcraft, dass die Gamer-Community in Europa den Film backt und der ganze asiatische Raum es komplett egal ist. Mhm. Und wahrscheinlich mit den nächsten 2 bis 3 Teilen, wenn es denn erfolgreich wird, USA mitzieht, weil USA immer mitzieht, wenn irgendwas Gutes ist. Und wenn der Film sonst wo überläuft, dann wird er da auch groß. Punkt. So. Und letztendlich, finde ich, sollten sich alle freuen. Ich habe da schon wieder so viele Assassin's Creed-Fans gesehen, die dann irgendwie sagen, ja, yeah, aber Assassin's Creed wird mehr... Das ist dumm. Das ist komplett dumm. So, freut euch doch, dass ein Videospiel da ist, was finanziell richtig gut laufen wird wahrscheinlich. Und deswegen werden wir in den nächsten 10 Jahren vielleicht 15 weitere Big-Budget-Videospielfilme sehen. Freut euch doch einfach. Mhm. Und ganz ehrlich, jetzt können wir gleich so gucken, Assassin's Creed wird der größte Flop der Welt. Wie? Assassin's Creed wird der größte Flop der Welt. Ja.